Wir spielen mit Trompete, Posaune, Bass und Flöte. Doch meine Schwester Grete ist gegen diese Art. Jüngst sprach besagte Schwester zu mir: Mein Heinz, mein Bester, erspar dir dein Orchester, das hat ja so einen Bart. Lass mal auf den Kamm. Lass mal auf den Kamm. Denn wer das richtig kennt, der braucht kein Instrument. Und alle, die es hören, weil sie bei uns verkehren, auf meine Schwester schwören, die sowas herrlich kann. Nur ein alter Zickendraht, nur wo bleibt denn die Kultur in unserem schönen Staat? Wer mit bösen Blicken naht, der versteht ja nichts von Spaß und guter Laune. Weil er eine Glatze hat, hat er sicher einen Kamm zum Blasen hier oder vielmehr nicht. Ich hab ihn, wo ich geh und steh bei mir. Und auch ein kleines Stück Papier. Jetzt wollen wir mal üben die Polka, die wir lieben. Bis morgen früh um 8, 7 ist ja noch lange Zeit. Zuerst die schönen Damen, die heute zu uns kamen, und dann in unserem Namen die Männerherrlichkeit. Blas mal auf dem Kamm. Ja, so war's gut. Nochmal. Ja, schön. Denn wer das richtig kennt, der braucht kein Instrument. Und jetzt noch die Trompete, Posaune, Bass und Flöte. Wer da wohl nicht mit täte, wie meine Schwester Grete. Ja, das klingt lieblich, nochmal. Denn wer das richtig kann, der braucht kein Instrument. Und jetzt noch die Trompete, Posaune, Bass und Flöte. Wer da wohl nicht mit täte, wie meine Schwester Grete. Ich schließe nun meine Darbietung, indem ich Ihnen heute schon wieder ein recht fröhliches Weihnachten wünsche und Sie bitte, sich im Gedenken an das verblichene Jahr von den Sitzen zu erheben. Nachdem sich alles wieder gesetzt hat, möchte ich Sie nachträglich darauf hinweisen, auf das Goethe-Jahr, dass dieser immerhin begabte Dichter besonders durch sein Zitat »Wer nie sein Brot im Bette aß, der weiß auch nicht, wie Krümel pieken«, bekannt geworden ist. Daneben versuchte er sich noch an anderen Sachen und besonders das Lied von der Glocke gelang ihm und dann die Ballade vom König Erl. Ich habe diesen König Erl, also diesen Monarchen, nun bearbeitet und ihn hinten verkürzt. Den möchte ich Ihnen nun zum Allerbesten geben. Der König Erl. Wer reitet zu spät durch Wind und Nacht? Es ist der Vater, es ist gleich 8. Im Arm den Knaben er wohl hält, er hält ihn warm, denn er ist der Kelt. 3:30, 5:00, es wird schon hell, Noch immer reitet der Vater schnell. Er reicht den Hof mit Mühe und Not. Der Knabe lebt noch. Das Pferd ist tot. Ich habe zu Hause einen Hund, der bellt, und ich habe einen Papagei, der kann sprechen, und eine Eule. Eine Eule, Eule. Wieder ein Schelm heute. Ja, also eine Eule. Eine Eule, die kann noch nachts gucken, nicht? Und das ist ziemlich wesentlich. Also wenn jetzt nachts ein Einbrecher hineinströmt, dann sieht die Eule den. Und dann weckt sie den Papagei und der sagt dem Hund, dass er jetzt bellen muss. So, bevor ich das Weite suche, möchte ich mich gerne noch mit einem kleinen Vierzeiler verabschieden. Das Gedicht geht ungefähr so. Ein Gedichtchen, ein ganz kleins, sage ich noch, bevor ich gehe. Alles Liebe wünscht euch Heinz, E-R-H-A-R-D-T. Wir kommen jetzt zu klassisch Erstklassischem. Und wir fangen, glaube ich, beim Zeus an. Einige sagen auch Zeus, aber egal, also Zeus. Wollen wir mal Zeus sagen? Im Himmel machte er die Blitze, auf Erden aber lieber Witze. So hatte er als Tier verwandelt, sehr oft mit Damen angebandelt. Einst näherte er sich als Stier Europa und sprach keck zu ihr: Ich bin der Zeus, macht keine Zicken und setzt euch hier auf meinen Rücken. Halt euch am Horne fest und flieht mit mir dorthin, wo es keiner sieht. Erst zierte sich das Mädchen sehr, dann weniger, dann wieder mehr. Da wurde es selbst Zeus ganz klar, wie uneinig Europa war. Und das ist gar nicht übertrieben zu sagen, es sei so geblieben. Durch alte Schriften ist belegt, dass Vater Zeus fast unentwegt nach unten kam, sich abzulenken, statt oben ans Regieren zu denken. Bis seine Frau, die Hera hieß, ihn einfach nicht mehr runterließ. Im Himmel aber, da verlor er jeden Sinn für den Humor. Drum hört man auch vom alten Zeus nichts Neues. Und Kolumbus habe ich auch bearbeitet hier. Als Kolumbus von seiner Amerikafahrt nach Spanien heimkam mit Gold und mit Bart und hochgeehrt und umjubelt schritt durch die Hauptstadt des Landes, ich glaube Madrid, entdeckte er plötzlich da drüben rechts eine hübsche Person femininen Geschlechts. Bei ihrem Anblick, was war schon dabei, entschlüpfte ihm was, und zwar das Wort Ei. Jetzt sind die Forscher sich darüber klar, dass das Ei des Kolumbus war. Wenn ich mal aus meiner Schulzeit plaudern darf, ich habe einmal zwei Aufsätze gemacht und die habe ich noch herübergerettet von damals. Wir sollten über Schillers Glocke einen Aufsatz machen, habe ich dann geschrieben. O Glocke, du hängst am Turm und läutest. Dein Läuten läutert die Leute. Doch Friedrich Schiller hat dich bereits mehr lang als breit bedichtet. Aber auch du, kleine Glocke am Wecker, verdienst unsere Liebe. Jeden Morgen erweckst du uns und damit in uns das Gefühl der Dankbarkeit dafür, dass wir endlich wieder unserer geliebten Arbeit nachgehen dürfen. Nur dich, die du kein Laut von dir gibst, dich, Käseglocke, hat noch kein Dichter besungen. Denn du stehst in schlechtem Geruch. Dabei bist du so wichtig. Denn alles ist Käse. Und dann Goethe und die Fliege. War auch ein Aufsatzthema. Das hat eigentlich nur Goethe, aber ich habe die Fliege mit verarbeitet. War Goethe ein größeres Wunder als eine kleine Fliege? Das ist hier die Frage. Und das ist übrigens auch Shakespeare. Sie, das ist mit H hinten geschrieben. Sie. Ja, wenn man das liest, dann kann, bitte, wenn ich es lese, könnt genau sehen. Aber wenn ich das sage, sie, wie sie so an der glatten Wand entlang wandelt, als sei das die einfachste Sache von der Welt. Und sie, wie sie ihr Gefieder glättet und sich mit dem hintersten Bein ganz vorne am Kopfe kratzt. Thank you. Und jetzt erhebt sie sich gar in die Lüfte und flattert durchs Zimmer. Und nun nimmt sie auf dem westöstlichen Divan Platz. Doch nicht lange. Schon wieder durchflügt sie den Raum und landet schließlich etwas echauffiert auf deiner Nase. Ja. Konnte das Goethe? So, also. Und den Archimedes, den Erfinder des Kreises, habe ich auch hier. Ja, der weise Archimedes ging stets zu Fuß, ging stets per Pedes. Doch ging er auf besondere Weise, er ging hauptsächlich nur im Kreise. Die Gangart hatte sich nach Wochen in Syrakus herumgesprochen, weshalb ist es gut zu verstehen, die Menge kam sich's anzusehen. Doch dies gefiel dem Kreise nicht, er sprach, stört meine Kreise nicht. Ja, der weise Archimedes ging stets zu Fuß, fuhr nie Mercedes. So, also das kann man nicht, das wegen der Schleichwerbung kann man das nicht machen. Aber jetzt, Schiller, der bekannte Schiller, schrieb ja das berühmte Gedicht vom Taucher. Ich habe auch diesen etwas verändert. Geht so. Wer wagt es, Knappersmann oder Ritt, zu schlunden in diesen Tauch? Einen güldenen Becher habe ich mit, den werfe ich jetzt in des Meeres Bauch. Wer ihn mir bringt, ihr Mannen und Knaben, der soll meine Tochter zum Weibe haben. Der Becher flog. Der Strudel zog ihn hinab ins gräuliche Tief. Die Männer schauten, weil sie sich grauten, weg. Und abermals der König rief, wer wagt es, Knippersmann oder Ratt, zu schlauchen in diesen Tund? Wer es wagt, das erkläre ich an Eide statt, darf küssen meines Töchterleins Mund, darf heiraten sie, darf mein Land verwalten und einen Becher darf er auch noch behalten. Da schlichen die Mannen und Knappen von dann. Bald waren sie alle verschwunden. Sie wussten verlässlich, die Tochter ist grässlich. Nein, warte, komm doch mal. Der Becher liegt heute noch unten. Jetzt. Oder Mona Lisa und die Maler. Zu Tizian, dem Maler, schlich die holde Mona Lisa und sie bat ihn, bitte malen Sie mich von vorne und auch recht schön bunt. Der Meister brauchte gerade Lire, drum antwortete er, si, si. Doch eh die Leinwand ich beschmiere, wie viel, Madame, bezahlen Sie? Da rief sie voll Impertinenz, Sie wollen Geld von mir, wieso? Jetzt gehe ich zur Konkurrenz und zwar zu Michelangelo. Der war nun leider nicht zu Hause. Ja, wen, so dachte sie, gibt es noch? Ob ich mal schnell nach Holland sause, zu Rembrandt oder zu Van Gogh? Es fehlte ihr an Zeit, wie es schien, und auch an finanzieller Kraft. So blieb ihr nur noch der Davinci, und er hat es dann auch geschafft. Er brachte ihr Lächeln gut zu Wege, die ganze Kunstwelt war besiegt. Verzeiht drum, wenn ich Zweifel hege, hätt's nicht ein anderer Kollege vielleicht doch besser hingekriegt? So, also. So. Und jetzt kommt das Letzte aus dieser Serie, und seien Sie nicht böse, wenn ich da etwas preußisch werde. Dieses handelt vom alten Fritz. Vom alten Fritz, dem Preußenkönig, weiß man zwar viel, doch viel zu wenig. So ist es zum Beispiel nicht bekannt, dass der die Bratkartoffeln erfand. Drum heißen sie auch, das ist kein Witz, Pommes Fritz. Einem schönen Sommertag spazierte ich am Strand, als plötzlich ich im Dünensand ne olle Kiste fand. Ich ging heran und öffnete sie und wisst ihr, was ich darin sah? Das längst Vergessene war plötzlich wieder da. Ja, das längst Vergessene war plötzlich wieder da. Entsetzlich war das, was soll ich jetzt mit diesem Dings machen? Na, ich nahm das Dings und fuhr damit direkt zur Polizei. Dort sah man es verwundert an und sprach, oh, oh, ei, ei. Der Chef, der schrie, verhaftet den Kerl, beschlagnahmt sein Gepäck. Da griff ich schnell nach dem und rannte wieder weg. Ja, da griff ich schnell nach dem und rannte wieder weg. Ich bin ganz außer Puste kommt die dritte Strophe, dritte Strophe. Am Abend, als es dunkel war, im schwachen Mondenschein, da traf ich endlich mit dem Nix bei mir zu Hause ein. Die Kinderchenschar, die rannte davon und meine Frau rief aus: Was willst du denn bloß mit dem? Das kommt mir nicht ins Haus. Ja, was willst du denn mit dem? Das kommt mir nicht ins Haus. Pech, das ist unheimlich, ganz unheimlich. Da nahm ich mir ein Herz und schlich in einen Wald hinein voller Bäume. Und dort an einem stillen Ort, da grub das Ding ich ein. Jetzt war mir endlich leichter ums Herz, doch kurz nur war mein Glück. Mein Hund, der brachte das am anderen Tag zurück. Ja, mein Hund, der brachte das am anderen Tag zurück. So ein blöder Hund. Da fiel mir eine Stelle ein, die alles brauchen kann. Drum meldete das Ding sich schnell bei meiner Steuer an. Der gute alte Herr Gerichtsvollzieher, der tat doch seine Pflicht. Er holte viel, doch das holte leider nicht. Ja, er holte alles doch, das holte leider nicht. Sie mir bitte mal Ihr Ohr, ich muss jetzt singen, richtig singen, so mit Stimme aus der Brust. Jetzt geht's los. Das Ende der Geschichte ist, verehrtes Publikum, ich laufe nun Jahr ein, Jahr aus mit diesem Dingsbums rum. Und komm ich eins zum Petrus rauf, dann wird's da ähnlich sein. Dann sagt er mir mit dem Tralala, kannst du hier nicht hinein. Ja, dann sagt er mir mit dem Tralala, kannst du hier nicht hinein. Dann habe ich mal einem Konzert beigewohnt. Ich hatte eine Freikarte, ich musste hin. Und zwar spielte ein Pianist Werke von Franz Liszt. Es geht so. Auf dem Nachhauseweg habe ich dann dieses Werk gemacht. O eminenter Tastenhengst, der du der Töne Schlachten lenkst und sie mit jeder Hand für sich zum Siege führst, dich preise ich. Du bist ein gottgesandter Streiter, ein Heros, ein Akkordarbeiter. Im Schweiße deiner flinken Finger drückst du auf jene lange Dinger, die man gewöhnlich Tasten nennt und die, grad wie beim Schach getrennt, in Schwarz und Weiß ihr Dasein fristen als Requisit des Pianisten. Doch nicht nur deiner Finger schwielen brauchst du zum Greifen und zum Spielen. Nein, was man meistens gar nicht glaubt, du brauchst dazu sogar dein Haupt. Mal fällt's, als ob du schlafen musst auf deine stark erregte Brust. Mal fällt's mit furchtbar irrem Blick, soweit es irren geht, zurück. Und kommst du gänzlich in Ekstase, hängt dir ein Tropfen an der Nase. Und hast du schließlich ausgerast, sagt sich der Hörer, List, not last. So, jetzt gehen wir zum Schauspiel über und ein Gedicht über einen Schauspieler. Er sprach zu der Theaterleitung, nachdem er dreimal ausgespuckt: Mein Name steht in dieser Zeitung nie eingerahmt, nie fettgedruckt. Dabei spiele ich die längsten Rollen, mal bin ich heldisch, mal geduckt. Ich kleb mir Bärte, wenn Sie wollen, doch niemals bin ich fettgedruckt. Ganz ohne Probe, selbstverständlich, starb er gestern, hat kaum gezuckt. Heute steht er in der Zeitung endlich, schön eingerahmt und fett gedruckt. So, Moment, nein, da fehlt doch noch was. Ach so, den Geiger habe ich noch vergessen, hier. Unterm Arm die Violine, auf dem Haupte Brillantine, so besteigt mit ernster Miene er die kunstverseuchte Bühne. Mit den Haaren von einem Pferde streicht er weit entrückt der Erde voll Gefühl und Herzenswärme über straff gespannte Därme. Und der Lauscher dieser Handlung denkt infolge innerer Wandlung an die Pfoten grauer Katzen. Auch ein Geiger kann gut kratzen. Und dann die Tänzerin, gleich danach die Tänzerin. Erst tanzt sie nach rechts, dann tanzt sie nach links, dann bleibt sie in der Mitte. Dann tanzt sie nach links und wieder nach rechts. Sie hat so ihre Schritte. Dann hebt sie den Arm, dann senkt sie das Haupt. Sie tanzt die fromme Lüge. Dann geht sie zurück und dann geht sie vor. Sehr schön ist dieser Vorgang. Dann reißt sie sich hoch und dann fällt sie hin. Und dann fällt auch der Vorhang. So. So, und jetzt kommt das von Wilhelm Tell, der Apfelschuss. Der Landvogt Gessler sprach zum Tell: Du weißt, ich mache nicht viel Worte. Hier, nimm einmal die Tüte schnell, sind Äpfel drin von bester Sorte. Leg einen auf des Sohnes Haupt, versuch, ihn mit dem Pfeil zu spalten. Gelingt es dir, sei es dir erlaubt, des Apfels Hälften zu behalten. Der Vater tat, wie man ihn hieß, und Leid umwölkte seine Stirne. Der Knabe aber rief: Komm, schieß mir doch den Apfel von der Birne. Der Pfeil traf tödlich einen Wurm, der in dem Apfel wohnte. Erst war es still, dann brach ein Sturm des Jubels los, der den Schützen lohnte. Man rief: Ein Hoch dir, Willi Tell! Jetzt gehen wir einen trinken, gell? So, und nun ein paar kleine Vierzeiler. Die sind ja am allerschwersten zu machen, wissen Sie, weil man in nur vier Zeilen was zu sagen, erscheint zwar leicht, doch es ist schwer. Man braucht ja nur mal nachzuschlagen. Die meisten Dichter brauchen mehr. Oder hier zum Beispiel in vier Zeilen, die Starlets. Das ist aber ganz frech ist das. Bitte, also nicht hinhören, wenn ich hinhöre, mach so. Jetzt weiß ich endlich auch, wieso sie Köpfe haben. Soll ich sagen? Sie brauchen dann das viele Stroh nicht in der Hand zu tragen. Oder zu spät. Die alten Zähne wurden schlecht und man begann sie auszureißen. Die neuen kamen gerade recht, um mit ihnen ins Gras zu beißen. Oder wollen wir doch einmal dieses Thema streifen. Autoräder sind von Reifen, Lehrer aber, die zu lehren sich bestreben, sind von Unreifen umgeben. Ja. Oder ich wälze nicht schwere Probleme, ich spreche nicht über die Zeit, ich weiß nicht, wohin ich dann käme, ich weiß nur, ich käme nicht weit. Oder voller Sanftmut sind die Mienen und voll Güte ist die Seele. Sie sind stets bereit zu dienen, deshalb nennt man sie Kamele. Oder ein Nasshorn und ein Trockenhorn spazierten durch die Wüste. Da stolperte das Trockenhorn und das Nasshorn sagte: Siehste? Oder ich hol vom Himmel dir die Sterne, so schwören wir den Frauen gerne. Doch nur am Anfang. Später holen wir nicht mal aus dem Keller Kohlen. Sie sind ein Betrüger, sprach der Stein zum Krüger. Ich habe die Kasse gezählt und 10.000 Mark haben gefehlt. Für das Falschverbuchen möchte ich sie verfluchen. Da sagte Herr Krüger zum Stein: Aber wie kann man so nachtragend sein? Wir wollen uns wieder vertragen, vertragen, vertragen. Du kannst wieder du zu mir sagen: Komm, häng dich bei mir ein. Wir wollen uns alles vergeben, vergeben, vergeben. Wer weiß denn, wie lang wir noch leben? Komm, lass uns Freunde sein. Vertragen, vertragen. Wollen uns alles vergeben, vergeben, vergeben. Wer weiß denn, wie lang wir noch leben? Komm, lass uns Freunde sein. Dass sich Völker streiten, gab's zu allen Zeiten. Doch früher war das auf der Welt noch nicht auf Atomkraft gestellt. Den Konflikt, den Bösen, könnte leicht man lösen. Jetzt stellt euch zum Beispiel mal vor, Herr Stalin sagt Truman ins Ohr: Nein, nein, Herr Kapellmeister, das ist das falsche Stück, das stimmt doch nicht. Wir wollen uns wieder vertragen, vertragen, vertragen. Du kannst wieder du zu mir sagen, komm, häng dich bei mir ein. Wir wollen uns alles vergeben, vergeben, vergeben. Wer weiß denn, wie lang wir noch leben? Komm, lasst uns Freunde sein. Wir wollen uns wieder vertragen, vertragen, vertragen. Du kannst wieder du zu mir sagen, komm, lass uns Freunde sein. Also, nachdem ich mich hier versammelt habe, möchte ich zunächst etwas fallen lassen. Und zwar die Bemerkung, dass es leichter ist, den Mund zu halten als eine Rede. Aber es wandelt mich die Lust an, Ihnen recht herzlich dafür zu danken, dass Sie sich hier teils nieder, teils herabgelassen haben, um das gelassen an sich vorüberziehen zu lassen, was wir hier oben vom Stapel zu lassen, den Abend über die Stirn haben. Ja, wir könnten es ja auch lassen, nicht? Aber lassen wir das. Lassen Sie uns den Abend genießen, Genossen. Nee, das stimmt nicht, Moment, das stimmt nicht. Genießen, Komma, genossen wir doch selten einen so schönen, so halt. Und weil in einen schönen Abend auch schöne Menschen gehören, dieser halb und deswegen haben wir Sie hierher gebeten, nicht? Und nun sitzen Sie hier rum, was? Ja, Sie haben es gut, Sie können sich von Ihren Sorgen absetzen und wir hier oben müssen uns einsetzen, damit wir uns durchsetzen und Sie nicht entsetzen. Das war ein schwerer Satz, ne? Ja, wiederholen Sie mal, Müller. Ich war in diesem Jahr, das sehen Sie Teng, nicht? Sehen Sie, ich war im Süden, ja, ich war in Südlappland und... Ja, das ist eine billige Gegend, also die Körperpflege kostet da gar nichts, brauchen wir nur ein Stück Seife, Lappen gibt's da genug, ne? Ja. Und Mücken gibt's da, ach, und ich hatte ja einen Hund mit, also für zwei Personen habe ich so einen Hund und der leider hat er diese ungezogen, der leckt immer, das ist also wie ein alter Kochtopf, wirklich. Darum haben wir den auch Götz genannt. Nur ja, und sehen Sie, und wo ich Sizilium und also ich möchte Ihnen jetzt, nun nehmen Sie ein bisschen zusammen, besonders da, ne? Ich möchte Ihnen jetzt einige meiner selbst eingemachten Werke vortragen. Sie hören als zweites gleich das erste und zwar etwas Klassisches. Etwas Altes, nicht? Und zwar Ludwig Uhland, der Erfinder der gleichnamigen Straße. Hat ein Gedicht geworfen in seiner Jugend, als er noch lebte. Sie kennen es. Das geht so. Urahne, Großmutter, Mutter und Kind in dumpfer Stube beisammen sind. Es sind beisammen in dumpfer Stube Urahne, Großmutter, Mutter und Bube. Wer ist beisammen? Jetzt wissen wir's schon. Urahne, Großmutter, Mutter und Sohn. Plötzlich kracht's, der Blitz schlägt ein. Der Urahne hört was und sagt herein. Die dumpfe Stube entflammt und verglimmt mit Urhammel, Großbutter, Butter und Zimt. Nee, das war nicht so besonders. Das gilt nicht, das gilt nicht. Dies. Nein, halt, hallo. Bitte. Fällt Ihnen an meinen Ohren nichts auf? Nein? Hier am linken? Nein? Fällt Ihnen gar nichts auf? Das habe ich nur einmal mit Dasch gewaschen. Also, es ist jetzt... Gut, also, ich fahre fort und Sie hören jetzt ebenfalls ein älteres Werk, und zwar Johann Wolfgang von Frankfurt. Der hatte also recht bekannte Sachen geschrieben, unter anderem auch dieses, das ich Ihnen jetzt vortragen möchte. Es heißt Das Pechmariechen. Zu Ostern in Hersfeld, die Mutter spricht, bald ist es Zeit fürs Festtagsgericht. Drum geh, meine Tochter, hinab in den Keller und füll mit Sauerkraut hier diesen Teller. O Mutter, jetzt ist die Tochter dran, nicht? O Mutter, mir träumte neulich von einem Mann, der Mann war abscheulich. Oh, lass uns den Keller vergessen, wollen wir was anders essen? Jetzt wieder die Mutter. Mein Kind, ich sehe es genau, du kommst in die Jahre, wirst langsam Frau, siehst überall Männer, die lauern, geh, hol von dem Kraut, von dem Sauern. Mariechen tut es, sie steiget hinab, hinab in den Keller, der finster wie's Grab. Sie füllt ihren Teller, den Teller von Blech, doch solang sie auch füllt, es kommt kein Mann, so ein Pech. Darum Pechmariechen, ne? So. Also. Man fragte mich schon des Öfteren, wieso ich eigentlich solche Gedichte mache und so, ne? Es war so, möchte ich sprechen, als ich das elektrische Licht der Welt erblickte. Das war im Jahr Schalke 09. Meine Eltern waren zwei Stück. Mein Vater war sehr reich, der hatte zwei Villen, hatte der. Einen guten und einen bösen. Ja, er war Klempner. Was er morgens klemmte, verlötete er abends. Ne? Und sein Bruder, der was mein Onkel war, der machte Brillen, machte der. Ja, ja, ja, der war Tischler. Ne? Ja, ja, der hat viel durchgemacht. Also sehen Sie uns. Ja, komm. Ich also lag zu Hause Cognac rum, also ich konnte noch nicht laufen, ich hatte schon Beine, aber laufen konnte ich noch nicht und es war kalt, es fror so vor mich hin. Ja, nicht nur meine Eltern, auch der Ofen war ausgegangen. Und plötzlich, so ganz stinkeling, pief. Ja, instinktiv. Ich bin wieder ein Schelm heute. Also, instinktiv. Guck ich da zur Wand, ne? Und die öffnet sich. Das war kein Neubau, nein, die Wand öffnet sich und eine Fee schwebt herein. Sie hatte ein faltenreiches Gewand, ein ebensolches Gesicht. Sie klopfte mir auf den Magen und fragte mich, na Kleiner, fragte sie, was willst du denn einmal werden? Und ich sagte im Hinblick auf meine etwas feuchten Windeln, sagte ich, ach, liebe Tante, ich möchte gern Dichter werden. Drum, nicht? Sie hören nun ein kleines Werk, Chor der Müllabfuhr. Auf und auf, lasst uns von Tonne zu Tonne eilen, wir wollen dem Müll eine Abfuhr erteilen. Ich habe noch eine Ballade, die geht so. Er stand an seines Schlosses Brüstung, der Ritter Phips in voller Rüstung. Da hörte er von unten Krach und sprach zu sich, ich schau mal nach. Und lehnte sich in voller Rüstung weit über die besagte Brüstung. Hierbei verlor er also bald zunächst den Helm und dann den Halt. Nicht? Und fiel also runter, immer weiter, nicht? Und fiel und fiel und unten verlor er dann auch noch das Leben. Ja. Nee, das ist ja das Originelle, dass sich das nicht reimt. Er verlor das Leben, an dem er ganz besonders hing. Der Blechschaden war nur gering. Jetzt reimt sich's wieder, nicht so? Und jetzt, das war das. Hören Sie, bevor ich das Weite suche, hoffentlich finde ich's irgendwo. Ein kleines Werk, ganz kurz, 6 Zeilen. Es gibt Gerüchte, dass Hülsenfrüchte in Mengen genommen nicht gut bekommen. Das macht ja nichts. Ich finde das fein. Warum soll man nicht auch mal ein Playboy sein? Ja, eigentlich war ich heute am Kommen verhindert und das war so. Es war übergestern, vor heute, da saß ich hier drüben in dem Café. Ich bestellte mir 2 Goetheglatzen. Nee, 2 Schillerlocken. Eigentlich wollte ich einen Sturmsack essen. Nee, aber Windbeutel, aber auf dem saß schon einer. Also und wie... Und, also, ich sitze, nicht, und sitze ich oben, esse, oder umgekehrt, mit einmal gucke ich da zur Tür und was sehe ich da? Gar nichts, die Tür war auf der Seite, ja. Stürzt, wie von der Tante Ella gestochen, von Tarantella gestochen, stürzt ein Vollbart auf mich los mit dem Herrn dran. Der hat so einen Schirm, der Knirps, nicht? Und nimmt den, haut immer auf meinen Kopf. Ja, das machte mich stutzig. Nachdem ich 1 bis 4 Mal gestutzt hatte, sprach ich zu mir also. Herr Erhard, sprach ich, Nee, Heinz, Heinz, sag ich. Heinz, Heinz, Heinz. Ich sag ja du zu mir. Also Heinz. Heinz, sag ich. Was soll das da oben bloß sein, nicht? Ja, und nachher auch viel näherer, da kam ich dahinter. Der hatte mich verwechselt. Ja, ja, ja. Das kenne ich dem. Also. Ich möchte Ihnen jetzt etwas Wertvolleres vortragen. Sie hören jetzt das berühmte Werk, Das Gewitter. Der Mond. Was gibt's denn, der Mond? Ich sage der Mond und ha. Die Seite ist normal, aber hier, da wird immer, nicht? Sizilium. Der Mond. Nee, jetzt ist er inzwischen gewandert. Jetzt ist der Mond hier, nicht? Der Mond verbirgt sein bleiches Licht. Die Sterne am Himmel, sie funkeln nicht. Die Luft ist schwül. Im Herzen. Ja, beim letzten Engagement war die Bühne andersrum, nicht? Im Herzen wird bang. Der Uhu krächzt einen Totengesang. Da! Riecht's aus schwarzer Nacht hervor! Als wären geöffnet der Hölle Tor, als ständen die Säulen des Erdballs in Flammen. Aua, als stürze das ganze Weltall zusammen. Und aus der Wolken feuchtem Schoß, der Regen in Strömen sich ringsum ergoss, als wollten des Wassers wilde Gewalten das Land zum unendlichen Meere gestalten. Und wie es stürmet und brandet und kracht. Nee, haben wir heute gar nicht hier. Eine Jungfrau tritt hinaus in die Nacht. Und ruft in die tosenden Winde hinaus. Na, das ist ein Dreckwetter und bleib ich zu Hause. Geld nicht mehr, dann wär das Leben halb so schwer. Doch machen wir uns gar nichts draus, wir lachen das Leben nur aus. Mensch, kannst du mir was pumpen, dann lade ich dich ein. Mensch, lass dich doch nicht lumpen, heut wollen wir lustig sein. Mensch, kannst du mir was pumpen, das wär ein toller Spaß. Dann geb ich dir die Hälfte ab, dann haben wir beide was. Dann geb ich dir die Hälfte ab, dann haben wir beide was. Ja, die Sache ist ja die, wenn wir noch Kleingeld hätten, so für Wein und Zigaretten, dann fingen wir von vorne an, drum hör auf meinen Plan. Mensch, kannst du mir was pumpen, dann lade ich dich ein. Mensch, lass dich doch nicht lumpen, heut wollen wir lustig sein. Mensch, kannst du mir nicht wirklich was pumpen? Das wär ein toller Spaß. Dann geb ich dir die Hälfte ab, dann haben wir beide was. Ist doch toll, nicht? Dann geb ich dir die Hälfte ab, dann haben wir beide was. Seit vielen, vielen Jahren hab ich es schon erfahren. Was hat man denn vom lieben Geld, wenn man's allein behält? Und darum sag ich, Mensch, kannst du mir was pumpen? Dann lade ich dich ein. Mensch, lass dich doch nicht lumpen. Heut wollen wir lustig sein. Mensch, kannst du mir was pumpen? Das wär ein toller Spaß. Dann geb ich dir die Hälfte ab. Ja. Dann haben wir beide was. Doch ne Wucht, nicht? Dann geb ich dir die Hälfte ab. Dann haben wir beide was. Mensch, kannst du mir denn nicht wirklich was pumpen? Das wär ein toller Spaß. Ich geb dir dann die Hälfte ab, dann haben wir beide was. Ich bin doch großzügig. Dann gib uns doch die Hälfte ab, dann haben wir alle was. Nee, so besoffen bin ich nur wieder nicht. Nee, danke, das hält ja nur auf. Aber wissen Sie, man kann sich ja nur irgendwo hinfassen, wenn auch nur am Kopf, was? Ich wollte durch mein Erscheinen gar nicht erst herkommen, weil ich so scheu von Hause aus bin, nicht? Aber der Chef des Hauses meinte auch, Mensch, Heinz, komm, wirf alles von dir, was dich host. Was dich hemmt, hemmt, hat er gesagt, hemmt. Ja. Leider, ich wusste, irgend so ein Kleidungsstück war es, nicht? Also... Und jetzt stehe ich hier Cognac, ne? Rum, jetzt stehe ich hier rum. Na, also es ist so, dass unser heutiges Programm in drei Teile zerfällt. Nämlich in den ersten Teil, in den zweiten Teil und in den dritten Teil. Ja, Sie kannten das schon. Naja, ist gut. Nee, man kann auch sagen, in die Teile A, B und C. Der Teil A heißt deswegen A, weil es der Anfangsteil ist. Der Teil B, weil es die Pause ist. Und der Teil C, weil wir nachher noch mal darauf zurückkommen wollen, nicht? Ich bin also, wie gesagt, zurückgekommen aus dem Süden und Prost. Nur ist ja so, nur ist es so, wissen Sie, an der Riviera, wo ich weilte, da ragt ja das Meer, also geht das Meer direkt bis ans Ufer und das ist das Originelle da, nicht? Und dann all die schönen Dörfer dort, Cannes und Nizza und so, nicht? Cannes, Nizza gewesen sein. Aber das Dumme ist, da ragen so dicke Rohre ins Meer hinein. Das ist für die Abwässer, wissen Sie, von Hotels, in denen man da wohnt. Ne? Ja, ja. Wenn man jetzt schwimmt, trifft man immer alte Bekannte. Nein, das gilt nicht, das gilt nicht. Nein, das war nicht so besonders. Nein, pfui. Bäh, bäh. Naja, darum heißt ja die Gegend da auch Côte d'Azur. Aber jetzt ganz... Bitte schön. Bitte bleiben Sie ruhig sitzen. Ganz abgesehen davon ist es ja so, deswegen sind ja Berge viel schöner, nicht? Zur Not die Alpen, nicht? Also es ist halt besonders im Winter, wenn dann der Winter so da ist und der Schnee liegt rum und man steht ganz oben da irgendwo und man hat Schneeschuhe und dann Sandalen und dann saust man so Naja, ich habe die deutsche Sprache nicht gemacht, ich bin nicht Herr Duden. Ja, obwohl meine Frau jeden Tag sagt, quatsch nicht so dämlich, was weißt du denn? Naja, also man saust die Piste hinab, ne? Und man wird ganz schamviolett, ne? Naja, nur war ich ja nicht allein da, also meine Bekannte und Bekannte, befreundete Bekannte, ne? Weil, ja, ein reizendes Ding, für wahr. Ja, ein bisschen dünn, nicht besonders von außen, aber also richtiges Dünnformat, nicht so. Ja, sie sah aus wie eine Hundehütte. In jeder Ecke ein Knochen. Sie sind aber sehr albern heute hier. Besonders die Seite. Sitzen Sie mal alle darüber hier. Komm her. Ober, alle hier rüber sitzen. Na wirklich. Na ja, gehen Sie unten. Und ich hatte... Na, also ruhig. Ja. Sizilium, Sizilium. Also, ich sah so einen Berg runter, rief sie mir nach, hallo Heinz, halt zum Beinbruch. Ja, nun bin ich ja nicht hier, nicht? Ich brech mir ja nicht das, was die da oben will. Ja, nee, hab ich meinen Arm gebrochen. Und nicht nur das, ich brach nicht nur einen Arm, sondern auch einen Urlaub ab. Ich vergaß noch, in einer Sache Erwähnung zu tun. Und zwar dieser möchte ich sprechen. Als ich raufkam, fuhr ich natürlich mit der Eisenbahn, ne, obwohl ich eigentlich gar keinen Zug vertrage. Ja, ich hatte auch bald einen steifen Nacken, besonders an der Stelle, wo sonst mein Schalk sitzt. Und mir gegenüber saß ein Scheich. Ja, der hatte so einen Turban auf dem Kopf. Ich sagte, Allah. Sie fahren sicher nach Köln zum Karneval, was? Er sagte, nee, ich sehe immer so aus. Ich bin ein richtiger Scheich, ich bin der regierende Fürst von Hamudistan. Nun weiß ja jedes Kind, Hamudistan liegt zwischen Iran und Persien. Ah, wissen doch einige in Geometrie hier Bescheid. Also, ich sagte, entschuldigen Sie, Herr Scheich, aber eine Frage... rein philosophischer Nuancierung. Herr Scheich, Sie haben doch sicher viele Frauen, was? Ja, sagt er, das läppert sich so zusammen. Nun wollte ich gerne meine Schulbildung an Mann bringen. Ne? Ich war immerhin 10 Jahre in der Sechster. Ja, ich habe dann geheiratet. Und ich sage, die Lehrerin. Und ich sagte, also... Ich sage, Herr Scheich, wenn man viele Frauen hat, das nennt man doch polygam, ne? Ja, sagt er, im Gegensatz zu einer Frau, das nennt man monoton. Ja, so jagte ein Scherz denselben, nicht? Und wir gingen in Speisewagen und tranken 1 bis 2 und so ein paar Masernhügel und Scharlachberg und aßen ein paar Sturmsäcke. Ja, Windbeutel und so, also wir waren so albrig und also und kurz vor Hamburg sagte ich zu ihm, hör mal, du alter Scheich, sag doch mal einen Satz in deiner Landessprache in Hamudistanisch, wie klingt denn solch ein Idiom? Er sagt, ach du Idiot, Mensch, ich kann doch die Sprache gar nicht. Sag, was? Du beherrschst ein ganzes Volk, aber nicht dessen Sprache? Wie ist sowas möglich? Fragefüßchen, Gänsebein oben. Fragezeichen, Gänsefüßchen oben. Sag ich, ja, das gibt's ja auch woanders. Das ist die Regierung, eine andere Sprache spricht als das Volk. Dankeschön. Ich bin derselbe von vorhin und ich habe mich hier nur noch einmal auf dieser Bühne versammelt, weil ich habe ein Bedürfnis und also man kann auch sagen, es, also einige meiner kleinen selbst eingemachten Werke, die ich neulich erst warf, die möchte ich hier zum Allerbesten geben. Sie hören als Zweites gleich das Erste. Und zwar ein Gedicht von der Made. Nun muss ich sagen, also meine Made ist ja so eine Art Wurm, vielleicht nur eine Nummer kürzer, nicht? Und meine Made hat auch nichts mit der Made in Germany zu tun. Obwohl da auch momentan der Wurm drin ist. Nein, aber... naja, wir wollen die Würmer nicht so breit treten. Sie hören jetzt das Gedicht von der Made. Ich fange vorne an. Hinter eines Baumes Rinde wohnt die Made mit dem Kinde. Sie ist Witwe, denn der Gatte, den sie hatte, fiel vom Blatte, diente so auf diese Weise einer Ameise als Speise. Eines Morgens sprach die Made: Liebes Kind, ich sehe gerade, drüben gibt es frischen Kohl, den ich hol, so lebt denn wohl. Halt! Noch eins, denk, was geschah, geh nicht aus, denk an Papa. Also sprach sie und entwich. Made Junior aber schlich aus der Wohnung, das war schlecht, denn schon kam ein Specht und verschlang die kleine fade Made ohne Gnade, schade. Nein, noch nicht. Ei, ei und jei, da kommt doch noch was. Nee, so kurz war die Made auch wieder nicht, ne? Hinter eines Baumes Rinde ruft die Made nach dem Kinde. So, jetzt ist aus. Jetzt ist. Nein, das war nicht so besonders. Das lassen wir morgen weg. Das war nicht. Nein. Wir machen gleich das nächste, und zwar ein Gedicht, das jetzt in die Jahreszeit hineinpasst. Und das geht ungefähr folgendermaßen: Wenn Blätter von den Bäumen stürzen, die Tage täglich sich verkürzen, wenn Amseln, Drosseln, Fink und Meisen die Koffer packen und verreisen, wenn all die Maden, Motten, Mücken, die wir vergaßen zu zerdrücken, von selber sterben, so glaub mir, es steht der Winter vor der Tür. Ich lass ihn stehen, ich spiel ihm einen Possen, ich hab die Tür verriegelt und gut abgeschlossen, der kann nicht rein, ich hab ihn angeschmiert. Ja, jetzt steht der Winter vor der Tür. Nein, schon wieder zu früh. Passen Sie doch ein bisschen auf angeschmiert muss er noch was kommen. Und friert. Ich danke Ihnen für dieses Geräusch. Ich muss zu meiner Freude feststellen, dass Sie den feuchten Worten, die durch die Riele Schmatze, schmale Ritze heißt, das ist so Himmel, Gesäß und Negern. Also das schmale Ritze meines Mundes klingend entfleußen, mit Freude lauschen. Ja, die Worte fallen mir leicht aus dem Gehege meiner Zähne. Und das ist besser, als wenn das Gehege meiner Zähne mir ins Wort fallen würde. Ja, aber nun, meine Lieben, jetzt kommt's nämlich. Jetzt kommt was Furchtbares, jetzt singe ich. Ja, laut Vertrag muss ich das. Und zwar ein kleines Lied, das ich selber schrieb, im Schweiße meiner Füße. Es ist ein Text von mir, Musik von mir, wie bei Richard Wagner, nicht? Der schrieb ja auch alles selbst, mit der größten Bayreuthwilligkeit. Und ja, Ring der Zwiebeljungen, nicht? Und dann Lohenhäuser, Tannengrün und dann dieses Trischern und die Olle, nicht? Oder wie? Naja, nur ist mein Lied nicht so lang. Also, das ist ein Abschiedslied, so eine Art Abschiedslied, möchte ich sagen. Also, das Gegenteil von Abschied ist ja Anschied, aber das hat nichts damit zu tun, nicht? Darf ich den Pianisten bitten, mich zu betasten? Ich komme vor wie ein Brötchen, etwas belegt. Also, na, hinten ruhig, ich kann nicht vorne reden, wenn hinten gelacht wird. Die Kapelle ist ja so, aber wenn die mal nichts zu blasen haben, lachen die immer. Ja, warte mal, ich schicke euch mal einen Karawan, oder wie der heißt. Karas. Darf ich eins bitten? Können Sie mal eins spielen? A, E, G, GmbH, also 1, es gibt so viele Abschiedslieder, man hört dem Funk sie immer wieder, meistens singt sie heute noch, mal singt er mit, mal ohne Chor. Ich hab ein wenig nachgedacht und auch so'n Abschiedslied gemacht, 2, 3, so lebt denn wohl. Adieu, auf Wiedersehen, adio, tschüss, na denn, gehabt euch wohl. Ich hau jetzt ab, viel Glück, bleibt gesund, ade, macht's gut, bis dann, Mahlzeit, moin. Ich kann auch auswärts, au revoir, bye bye, arrivederci oder auch praschai. Nun kommt noch ciao und servus und jetzt fehlt nur noch das Zitat vom Götz. Ist hier noch jemand ohne Fahrschein? Herr was? Schaffner, hm? Wann kommt denn der Königsplatz? Verzeihen Sie, wenn ich Sie auf etwas aufmerksam mache. Der Königsplatz kommt nicht, sondern ich möchte Sie auf einen Denkfehler aufmerksam machen. Es ist nicht richtig, wenn ein Fahrgast sagt, wann kommt der Königsplatz. Es ist besser zu sagen, die Straßenbahn nähert sich dem Königsplatz. Wann nähert sich die Straßenbahn dem Königsplatz? Sehr richtig, sehr richtig. Also der Königsplatz kommt gleich. Wer ohne Fahrschein? Herr Schaffner, was? Wissen Sie, was ein Pushdraht ist? Ja, das ist so ein gelb angestrichenes Fahrrad. Entschuldigen Sie, Herr Schaffner, Sie wissen aber auch alles, was? Ja, aber wissen Sie, meine Damen, meine Herren, warum die Straßenbahn keinen Anhänger mehr hat? Verzeihen Sie, wenn ich fragen darf, warum hat wohl die Straßenbahn keinen Anhänger mehr? Die Straßenbahn hat deshalb keinen Anhänger mehr, weil sie schon 2 Anhänger hat. Ah. Mehr dürfen nicht. Also, los. Hier, Königsplatz, Haupteingang zum Viehhof, alles aussteigen. Los, Steigen Sie auch hier aus? Ja, wieso? Wunderbar, dann können wir ja zusammen aussteigen. Dumme Bemerkung, wir sind ja schon ausgestiegen. Kommen Sie. Na, was ist denn? Ah, sieht ganz so aus, als wollte es regnen, was? Oh, das macht gar nichts. Ich habe vorgebeugt, ich habe immer meinen Schirm bei mir. So, das ist immer gut. Immer meinen Schirm bei mir. Was ist denn, habe ich jetzt in der Straßenbahn stehen lassen? Na, das ist eine Gemeinheit von dem Schaffner. Aber wie können Sie den Schaffner beleidigen? Der Schaffner hat doch gar nicht Schuld, er kann doch nicht auf alle Schirme aufpassen. Was heißt auf alle? Ich war der Einzige, der einen Schirm dabei gehabt hat. Das ist doch gar kein Problem, da gehen Sie eben zum Fundbüro und lassen sich den Schirm wiedergeben. Fundbüro, ja, Sie haben vielleicht schon im Fundbüro. Glauben Sie, dass der Schaffner den Schirm im Fundbüro abgibt? Entschuldigen Sie, dazu ist er durch Dienstvertrag sogar verpflichtet. Achso, der ist verpflichtet, na ja, muss er es ja. Wo ist denn das Fundbüro? Das werden Sie schwer finden. Das Beste ist, wir gehen mal zusammen, weil es so schwer zu finden ist. Ja, daher der Name Fundbüro, gell? Ja, also gehen wir mal, nicht? Bitte schön. Gehen wir mal. Da sind wir schon, das ist das Fundbüro. Wollen wir mal klopfen hier. Hä? Das ist ein freundlicher Herr, Sie. Ja. Sind wir hier im Fundbüro? Ja, na und? Und was wollen Sie? Verzeihen Sie, wir haben uns zufällig in der Straßenbahn gefunden. So? Ja. Wo haben Sie gefunden? In der Linie 1. In Linie 3 war das, Linie 3. So, Linie 3. Und Uhrzeit? Uhrzeit, na jetzt vor ein paar Minuten, also das war eben. Ja, Triebwagen, Anhänger? Triebwagen. Ja, also ich belehre Sie darüber, dass Sie sich an der Fundsache rechtmäßig Eigentum erwerben, wenn sich der rechtliche Verlierer nicht innerhalb eines Jahres beginnend mit dem Aufgabetermin gemolden hat. Sollten der oder die Verlierer gegen umwenden. Herr Straßenbahn, hören Sie. Was? Herr Straßmann. Ja? Das ist so, Herr Fund. Wieso, Herr Fund? Herr Fund. Sie haben doch ein Büro hier, Herr Fund. Ja. Nun, pass auf, ach so, das ist ein Missverständnis. Aha. Ja. Wir missverstehen uns unrichtig. Also wir haben, zufällig haben wir uns beide in der Straßenbahn gefunden. Ach, in der Art? Das war nur eine Redebewegung, das war nur von mir. Aha. Und nun sind wir beide gekommen, um eine Fund... Moment, de gue. Das ist ja wieder ein ganz, anderer Vorgang wieder. Ah, ne? Ja. Also, was Neues Formular. Neues Formular, was wollen Sie denn? Mal, wir wollen eine Fundsache abholen. Ja, mein Schirm. Ach. Ein Schirm, den möchte ich wieder haben. Ein Schirm. Ja, da sind Sie hier falsch, müssen Sie zum Schalter Sch gehen. Zum Schalter Sch? Zum Schalter Sch. Hier gibt's nur Sachen auf A, nicht? Aha. So Adamsäpfel, Aquarien und Almosen, Alibis und Autorität, Armbrüste. Und Autorität, alles, was man so verlieren kann, nicht? Ja. Entschuldigung, ich hab meinen Schirm stehen lassen. So, warum? Ach so, ja, hören Sie. Das ist richtig, Das ist, um was für einen Schirm handelt es sich denn? Ist das ein Fallschirm, ein Fernsehschirm, Radarschirm, Regenschirm, nein, Sonnenschirm? Nein, ist ein Regenschirm. Ach so. Regenschirm, wo kriege ich den? Ach, den haben Sie bereits verloren. Ja, klar. Logisch, sonst wäre ich ja nicht hier. Ja, das müssen Sie nicht sagen. Ich bin ja auch hier und habe keinen Regenschirm verloren. Hat er recht. Ja, neulich war ich hier mal ein Mann, der hatte einen Korb verloren. Der Hund hatte ihn, also... Moment, was heißt denn der Mann? Wie reden Sie denn von den Männern, die hierher kommen? Ein Hund? Sie haben hier gar nichts verloren. Also sehen Sie, der Mann, der kommt hierher und holt den Korb ab. Es war ein schöner Korb, kann man ein sagen. Ein voller Korb. Ja, ein Obstkorb, was? Ein Fruchtkorb. Ach was? Ein Dollar voller Korb. Nein, das war ein Maulkorb. Ach, ein Maulkorb. Ja, nicht? Der Maulkorb, der Mann holt ihn ab und dann verliert ihn wieder der Hund. Der Mann? Nein, der Hund. Aha, so. Ja, und dann ist er eines schönen Tages wieder hier. Der Mann? Nee, nicht der Mann. Der Hund? Nein, der Maulkorb. Ah, der Maulkorb. Hören Sie mal, bei Ihnen kann man ja den Verstand verlieren. Na ja, das macht ja nichts. Da finden wir ihn, da wird er hier abgegeben, könnt ihr wieder abholen, ne? Ja, sagen Sie mal, sind es alle die Sachen, die so bei Ihnen hier da verloren werden? Nein, nur die Sachen, die hier gefunden werden. Nicht? Das ist des Pudels, also Dings. Das ist das hüpfende Komma. Ja. Der springende Punkt, ne? Ja. Entschuldigung, ich möchte gern meinen Schirm. Nicht einen Ach, Schirm. Er möchte gern seinen Schirm. Also, rekapituliere. Sie haben also A, einen Schirm verloren. Ja. B, wollen Sie ihn wieder haben. Ja. C, wo haben Sie ihn verloren? Also, wir saßen zu zweit in der Linie 3 nachmittags um 4. Was soll denn das? Was soll denn das? Was soll die Lacherei? Nee, das ist ja irrsinnig blödsinnig. Also, Sie saßen im ersten Wagen zu zweit in der Linie 3 um 4. Yeah. Hier Schalter 5, 6 Schirme haben wir heute gekriegt. Um 7 ist Feierabend, weil ich um 8 zu Hause sein muss. Um 9 gehe ich ins Kino, da gibt's den Film an jedem Finger 10. Bitte meinen Schirm. Ja, was hat er für besondere Merkmale? Regenschirm, die Krücke ist kaputt und der Stoff ist auch schon durchlöchert und man kann ihn kaum aufmachen. Den haben wir hier, wir haben den ganzen Tag schon drüber gelacht. Hier ist er, hier. Ja, schön. Ja, schön. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und nun wollen wir mal zum Ritter Fips übergehen. Es ist so, dass am Ascherdienstag, Faschingsdienstag, ja, da habe ich mal einen Ritter zur Welt kommen lassen. Das war im Jahr 1611. Und der hieß Ritter Fips. Und diesen Ritter Fips habe ich so lange besungen, bis er sich hinten reimte. Und wenn Sie gestatten, bringe ich Ihnen daraus etwas. Zuerst Ritter Fips als Kind. Der kleine Fipsi war als Kind ganz anders, als sonst Kinder sind. Nie zog er einen Hund am Schwanz und auch Insekten blieben ganz. Er biss auch seine Amme nie, wusch ihn mit einem Schwammesi. Schlussfolgerung. Nicht immer bleibt ein Rittersmann so tugendhaft, wie er begann. Ritter Fips und die Schule. Der Knabe Fips, sehr traurig das, der hatte gegen Lernen was. Nein, der hatte gegen Lernen was, so muss man das betonen. Ja. Ich bin, das ist neu, das ist ganz neu von mir. Also, nochmal. Der Knabe Fips, sehr traurig das, der hatte gegen Lernen was. Zum Beispiel Schreiben oder Lesen, dies beides lag nicht seinem Wesen. Doch was er schätzte, selbst in Serien, das waren jedes Mal die Ferien, die er von sich aus noch ergänzte, indem er gern die Schule schwänzte. Schlussfolgerung. Hieraus ersieht man sonnenklar, dass Fips normal veranlagt war. Ja, mehr ist es ja nicht mehr. Ritter Fips kommt jetzt unter das Küchenpersonal. Des jungen Fipsens liebste Schliche, das waren die in Richtung Küche. Zuerst stand er am Herd und roch, was er da Schönes kocht, der Koch. Doch galt hauptsächlich sein Interesse nicht etwa dem, was er heute essen, mitnichten. Es galt der Mathilde, der Antje, aber auch der Hilde, die Teller wuschen, Silber putzten und so der Küche trefflich nutzten. Mit diesen Damen trieb der Sohn des Hauses dann Konversation. Schlussfolgerung. Der Männerhang für Küchenmädchen konnte schon Wilhelm Busch bestätigen. So, jetzt überschlage ich ein paar Seiten. Jetzt kommt Ritter Fips und das Zahnweh. Herr Fips bemerkte kummervoll, dass ihm die eine Backe schwoll. Das war an sich nicht schlimm, jedoch der Schmerz, der aus dem Zahnloch kroch, der bohrte, zog und quälte ihn. Da bat der Fips um Medizin den Dr. Stups. Der braute einen gesunden Trank aus Mückenbeinen, aus dem Urin der Vogelspinne, auch etwas Milz vom Frosch war drinne und noch sowas. Da sprach der Kranke, als er das Tränklein roch, nein, danke, eh gegen Schmerzen aus dem Kelch ich trinke, habe ich lieber welche. Schlussfolgerung, die Schmerzen werden erst, nachdem sie nachgelassen, angenehm. So, und Ritter Fips und die Jungfrau. Bei jedem Wetter, auch beim Sturme, rief man es mehrmals laut vom Turme. Hört Leute, was wir euch verkünden, Fips will eine Familie gründen. Drum wünscht und hofft er, dass in Bälde sich eine Jungfrau bei ihm melde. Umblättern? Es hub ein Suchen an und Spähen, doch keine Jungfrau war zu sehen. Die einzige, die man gefunden, wurde gerade von einem Kind entbunden. Schlussfolgerung. Will jemand eine Jungfrau freien, darf er nicht so penibel sein. Ja, also das gut, schön. Also das. Ritter Fips und das Burgverlies. Fips sprach zu seinem Knappen dies. Wir steigen jetzt ins Burgverlies. Besorg uns eine Menge Lichts, denn es ist dunkel, sieht man nichts. Da sprach der Knappe voll des Leids, geh nicht hinunter, Herr, vermeid's. Schön, sagte Fips, wenn du dich bangst, bleib oben, ich hab keine Angst. Und schon sah man mit Zuversicht, mit Gottvertrauen und mit Licht, ihn in den Keller abwärts steigen. Er war allein, ihm wurde eigen. Da, plötzlich saß dort, nein, wie nett, ein Mensch, vielmehr nur sein Skelett. Ihm fehlten Haar, Fleisch und Gesicht. Doch störte das den Ritter nicht. Im Gegenteil, er fand es fein, da war er hier nicht so allein. Mit Hilfe seines Lichts besah er sich den Toten von ganz nah. Und da erschrak er dann denn doch, als aus dem Mund eine Kröte kroch. Schlussfolgerung. Das Angstgefühl im Burgverlies. Verlässt dich erst, verliest du dies. Ritter Fips und die Mandeln. Fips, nur um den kann sich's hier handeln, erkrankte schwer an seinen Mandeln, weshalb er bat, wenn auch nicht gerne, dass man die Dinger ihm entferne. Herr Dr. Stups, der zuständig für Leiden war, die inwendig, gab erst einmal, wie früher stets, Fips einen Schlag auf dessen Dez, griff dann zu dem Skalpell, dem Blanken, und operierte so den Kranken. Seitdem sah man nur ohne Mandeln Herrn Fips durch die Gemächer wandeln. Schlussfolgerung. Warum sich mit den Mandeln quälen? Man sieht's ja nicht, wenn sie dir fehlen. Und nun Ritter Fips und das Wagenrennen. An manchen hohen Feiertagen bestieg Herr Fips den Zweiradwagen und rief, ihr Rosse vier und feurig, trabt los, zu meinem Sieg euch steuerig. Und hui, schon flog das Renngespann mit Peitschenknall und Rittersmann durch Wald und Wiesen, Feld und Flur, und alle staunte wie Ben Hur. Er traf auch stets als Erster ein. Kein Wunder, er fuhr ja allein. Schlussfolgerung. Gib Pferdenmann eins hinten drauf, beschleunige sie vorn den Lauf. So, und gleich Ritter Fips in der Zweikampf. Es zog ein reicher Kaufmannssohn mit Spezereien und Munition vorbei an Ritter Fipsen Schloss, was diesen überaus verdross. Drum kam Fips voller Wut und Bier, doch roch man's nicht, weil das Visier wie stets bei ihm und bei Gefahr bis unten hin geschlossen war, dem Kaufmannssohn auf schnellsten Wegen nicht freundlich, aber doch entgegen. Der Kampf, denn jeder wollte siegen, fand statt auf Brechen und auf Biegen. Und nur durch Stellen eines Beins verlor der Kaufmann 0-1. Und schließlich auch sein Haupt als solches durch einen scharfen Schnitt des Dolches. Schlussfolgerung. Es lohnt sich, keinen Hut zu tragen, endet der Mensch bereits beim Kragen. Ritter Fips und seine Läuterung. Herr Fips gehörte, wie Sie ahnen, zum edlen Stamme der Germanen, die immer riefen, niemals nie, wir sind diejenigen, die. Macht, Ruhm und Geld sahen sie im Traum noch und arbeiteten sie dann kaum noch. Im Gegenteil, aus alten Quellen weiß man, sie lagen meist auf Fellen und tranken Bier, das schäumend Gelbe. Herr Fipstadt ganz genau dasselbe. Doch eines Tags, das war ein Ding, geschah es, dass er in sich ging und sprach, wie ist das Leben stur, ab heute trinke ich Dunkles nur. Schlussfolgerung. Den anderen zur Erheiterung dient stets die eigene Läuterung. So. Und nun kommt der Ritter Fips im Winter, das ist ganz kurz. Der Ritter Fips bemerkte bald, wenn Winter ist, dann ist es kalt. Drum war sein Harnisch, was von Reiz war, von Kopf bis Fuß im Innern heizbar. So schritt er durch die Stadt. Doch Litter, rief man, da kommt der warme Ritter. Schlussfolgerung. Nur wer im Kalten sitzt, der weiß es, was es bedeutet. Etwas Heißes. So, und nun. Und nun kommt das letzte Werk, Ritter Fips und sein anderes Ende. Es stand an seines Schlosses Brüstung, der Ritter Fips in voller Rüstung. Da hörte er von unten Krach und sprach zu sich, ich schau mal nach. Und lehnte sich in voller Rüstung weit über die besagte Brüstung. Hierbei verlor er also bald zuerst den Helm und dann den Halt. Wonach, verfolgend stur sein Ziel, er pausenlos bis unten fiel. Und hier verlor er durch sein Streben als Drittes nur noch das Leben, an dem er ganz besonders hing. Der Blechschaden war nur gering. Schlussfolgerung. Falls fallend du vom Dach verschwandest, so bremst, bevor du unten landest.